Ich will mich auch möglichst kurz halten. Allerdings bekennen, ich bin Verdi-Mitglied, ich bin damit auch DJU-Mitglied und ich besitze sogar einen Presseausweis. Und ich finde das Verhalten der Linkeren unter den Journalistengewerkschaften ebenso skandalös und vor allen Dingen nicht nur unsolidarisch, sondern auch kurzsichtig, weil jede Einschränkung von Pressefreiheit früher oder später uns allen auf die Füße fallen würde. Aber meine Aufgabe hier sehe ich gerade darin, das viele Gesagte möglichst kurz zu ergänzen und den Aspekt, warum zu verdeutlichen, warum Solidarität von uns allen, die politisch interessiert sind, die politisch aktiv sind, unglaublich wichtig ist, mit diesen alternativen Medien, nicht aus der, von der Seite der Publizierenden her, sondern von der Seite der zu informierenden Menschen oder sich informieren wollenden Menschen her. Und das mache ich am Beispiel vom Internet, nicht nur, weil Lebernet ein Internetportal ist, sondern weil in meinen Augen das Internet uns ja das größte emanzipatorische Potenzial in der Geschichte eigentlich der Arbeiterbewegung und auch der früheren freiheitlichen Bewegung gegeben hat, weil wir erstmalig ohne Spendengelder von irgendwelchen reichen Förderern, ohne unseren knappen Lohn irgendwie da zusammenzukratzen, in der Lage sind, halt eben quasi Flugblätter nicht nur zu drucken, aber die nicht persönlich verteilen zu müssen. Das heißt, dann eine ganz andere Bandbreite zu haben, Menschen zu erreichen, die wir gar nicht kennen und in ganz anderen Ländern sitzen. Deswegen finde ich das Internet, das emanzipatorische Medium quasi eine Revolution für uns Linke. Und das war auch der Entstehungsgedanke, als 1996 das Lebernet erstmalig aktiv war, und zwar in Großbritannien im Rahmen des Doppelstreiks damals. Da ist es erstmalig per Internet gelungen, international zu verhindern, dass halt eben Streikbrecher ziemlich weltweit in andere Docker die Ware des dazu boykottierenden Schiffe gelöscht haben. Das war die erste weltweit organisierte Aktion der Arbeiterbewegung per Internet. Ein Jahr später habe ich Lebernet Germany gegründet mit einem britischen Kollegen, der nach Deutschland gezogen ist. Und wir haben es zunächst einmal genutzt, um Belegschaftszeitungen ins Netz zu stellen, mit den Vorteilen halt eben, dass die wurden zwar gedruckt nach wie vor in den jeweiligen Werken auch brav von Kollegen verteilt, aber dadurch, dass sie im Internet verfügbar waren, war es möglich, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen sie bekommen konnten aus anderen Werken, auch andere kämpferische Kollegen sich informieren konnten, was in den Werken passiert und auch schließlich nicht jedes Flugblatt neu erfunden werden musste, sondern die Kolleginnen voneinander lernen konnten und auch abkupfern konnten, sich so darüber austauschen konnten. Das war so im Prinzip die erste Zielsetzung gewesen. Dazu kam natürlich die Möglichkeit, Debatten über Gewerkschaftspolitik. Wir verstehen uns bis heute als linke Gewerkschaftsopposition, diese Debatten zu verbreiten, auch online zu führen und damit viel mehr Menschen zu erreichen. Damals gab es noch überhaupt keine gewerkschaftlichen Homepages, aber auch wenn heute jede Gewerkschaft nicht nur Homepage, sondern auch Facebook hat, heißt es noch lange nicht, dass wir überflüssig sind in dem Sinne, weil kritische Inhalte, Kritik an beschlossenen Tarifabschlüssen oder an Betriebsvereinbarungen findet auf diesen Homepages nach wie vor nicht statt. Das ist der inhaltliche Aspekt, weswegen alternative Medien unglaublich wichtig sind, nach wie vor heute auch. Ein anderes Beispiel jenseits der Gewerkschaften. Ich erinnere euch daran, wir haben ja schon immer, also Lügenpresse hat die AfD nicht erfunden, wir haben die bürgerlichen Medien schon immer kritisiert, halt eben als die Medien der Mächtigen, die nur das publiziert, verbreitet haben, was sie verbreitet haben wollten und jegliche Kritik unterdrückt haben. Und das ist auch heute nach wie vor natürlich der Fall. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, ihr habt vielleicht davon gehört, es gibt eine befreundete Journalistin, die hat recherchiert in Argentinien über den Fall der während der Diktatur verschwundenen Betriebsräte bei Daimler in Argentinien. Und diesen Fall wollte sie der gesamten bürgerlichen Presse anbieten. Bei Spiegel wurde das sogar vom Chefredakteur abgedruckt, bis die Anzeigenabteilung sagte, nein, kommt nicht in Frage. Und dieser Fall wurde dann überhaupt durchs Leben in Germany breiter bekannt, weil es das einzige Medium war, das keine Angst haben musste vor Finanziers, was finanzielle Unabhängigkeit hat. Das ist der zweite Punkt. Also eben Freiheit von inhaltlicher Zensur, ebenso wie halt finanzielle Unabhängigkeit und auch nicht nur in der Herstellung halt eben, sondern finanzielle Unabhängigkeit auch in der Frage, welche Inhalte verbreite ich. Wem kann ich auf die Füße treten, mit wem darf ich es mir nicht verderben? Diese Frage spielt auch bei den gewerkschaftlichen Homepages nach wie vor eine Rolle. Wie wir ja zum Beispiel da sehen, denn es geht nicht nur um die Frage Standesdünkel, echte Journalisten gegen Medienaktivisten ohne Presseausweis. Es geht natürlich auch um die Tatsache, dass Verdi den Status nicht verlieren möchte, Presseausweise ausgeben zu dürfen. Und das wäre dann der Fall, weil die daran gebunden sind, dass man nachweisen muss, dass man von der Pressearbeit, vom Journalismus lebt. Und die sind verpflichtet, dies auch so zu kontrollieren. Wenn es nachweislich wird, dass sie es nicht kontrollieren, wird ihnen diese Gnade, irgendwie Presseausweise auszugeben, entzogen. Und die Befürchtung liegt natürlich nahe, dass dann auch viele Journalistinnen sagen, wenn sie uns sowieso nicht vertreten und ich von ihnen auch keinen Presseausweis bekomme, also was soll ich denn dann? Zum Verzichten brauche ich keine Gewerkschaft, heißt es meistens bei IG Metall-Konflikten. Bei Verdi gibt es auch andere Gründe. Nichtsdestoweniger will ich jetzt nicht zum Austritt bewegen. Also Informationsfreiheit ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die Freiheit vor Zensur, und diese ist halt, die findet nicht nur im Kopf statt oder durch finanzielle Abhängigkeit, die findet natürlich auch durch Repressionen statt. Und das können nicht nur staatliche Repressionen sein, sondern auch unternehmerische Repressionen zum Beispiel. Und es geht auch sehr häufig ineinander über. Weswegen es mir zum Beispiel geglückt ist, Rote Hilfe davon zu überzeugen, die in ihren Statuten auch verankert hatten, dass sie nur Fälle von staatlicher Repression unterstützen, dass sie das auch in Fällen von unternehmerischer Repression seit 10 Jahren, glaube ich, ungefähr mit übernehmen, weil diese unternehmerische Repression häufig einerseits im staatlichen Sinne ist und andererseits staatlich unterstützt wird und vollzogen wird auch häufig. Das haben wir selbst erlebt 2005, da gab es eine Razzia bei uns im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Hartz-Gesetze. Diese Razzia, und da geht es tatsächlich um Fragen der Unabhängigkeit und des Schutzes vor der Repression. Ich will nicht genauer darauf eingehen, kann man alles nachlesen. Hatte im Nachhinein betrachtet zwei gute Aspekte für uns. Einerseits war die Staatsanwaltschaft schwer beeindruckt, weil sie nicht damit gerechnet hat, wie tagelang Fax und E-Mail blockiert waren, weil es internationale Solidarität gab, wirklich weltweit. Der Fall war auch beim WDR-Radio, in der Frankfurter Rundschau, Süddeutschen Zeitung, überall nachlesbar. Damit haben sie wohl nicht gerechnet. Die dachten, das ist irgendwie ein kleiner Verein mit einer kleinen Homepage. Das hat uns ein bisschen Respekt verschafft. Noch mehr Respekt hat uns verschafft die Tatsache, dass so ein bisschen länger als ein Jahr hat es gedauert, wurde dieser Razzia natürlich als rechtswidrig erkannt. Die Daten waren natürlich weg und der Informantenschutz, den wir dadurch nicht leisten konnten, natürlich auch unwiederbringbar nicht wieder gut zu machen. Aber wir haben seitdem den Status als Presse, der uns sehr schützt, seitdem in sehr vielen Fällen von versuchter unternehmerischer Repression. Wenn wir nämlich zum Beispiel Informanten von betrieblichen Flugblättern nicht herausgeben wollen, wird dann Anzeige gegen uns halt gestellt und Mittel der Wahl bei Staatsanwaltschaften, um dem Unternehmen zu zeigen, wir tun ja was, wir haben alles Mögliche versucht, ist, dann machen wir doch mal eben eine Razzia. Und seitdem reicht der Verweis auf die Dokumentation der Razzia von 2005 und schon lassen sie die Finger davon, weil es halt eben sehr viel Publizität eingebracht hat und uns schwarz auf weiß einen Status als Presse. Und diesen Status können wir ein Stück weit, gibt's da Analogien zu Indymedia, das ist der Vorteil größere Portale, den können wir halt eben auch kleinen Homepages bieten oder Einzelpersonen, die selbst wenn heutzutage jeder eine eigene Homepage aufmachen kann, davon ab, dass er, dass diese bekannt sein muss, auch da bieten wir gerne eine Portalfunktion, um über unsere Bekanntheit irgendwie halt das zu verbreiten, aber wir können den Schutz bieten, den kleine Homepages nicht haben. Und einige Belegschaftszeitungen, die sagten, heute ist es so einfach, eine eigene Homepage aufzumachen, um ihre eigene Belegschaftszeitung reinzustellen, hatten sofort mit massivste unternehmerische Repression zu tun, weil sie betriebsinterne halt eben veröffentlicht haben und als Betriebsgruppe feststand, wer dazu gehört. Das heißt, wir brauchen solche größeren alternativen Medien, auch wenn jeder Einzelne mittlerweile irgendwie eine Homepage haben kann, als Schutz vor Repressalien. Moment, entschuldigt bitte. Im Falle von Lebanon Germany, das kann ich jetzt nicht in die Media übertragen, aber vielleicht auch wichtig, ist es auch ein Schutz für alle, die Sachen veröffentlichen wollen bei uns, durchaus auch namentlich. Insofern, als nur noch immer seltener zum Glück kleine Unternehmen versuchen, uns zu verklagen. Einerseits auf Unterlassung, wir würden falsche Informationen verbreiten. Und nach dem deutschen Presserecht ist es so, dass wir eigentlich beweisen müssen, dass die Informationen richtig sind, anstatt dass das Unternehmen sagt, nee, das stimmt. Also das Unternehmen beweisen muss, dass es nicht stimmt, dass es ausbeuterisch ist und ungesetzlich handelt oder ähnliches. Aus naheliegenden Gründen würden wahrscheinlich eh in den Knast wandern, um als das beweisen zu können, weil wir meistens nur einen Informanten haben, der dann sofort raus wäre und auffliegen würde. Aber die Tatsache, dass das bekannt ist, dass wir schon viele Fälle gewonnen haben, und dass wir auch die bisherigen Fälle immer bekannt gemacht haben und dazu verholfen haben, diesen Unternehmen zu schlechtem Ruf irgendwie zu verhelfen durch die Anzeigen gegen uns, passiert es immer seltener und immer weniger trauen sich dran. Bezeichnenderweise große Unternehmen, wie zum Beispiel Daimler, von dem man munkelt, dass ich schon seit über 20 Jahren über 25 Jahren, das war noch vom Lebernet, angeblich Hausverbot auf allen Geländen habe. Die haben niemals versucht, und es hat viele Gründe dafür gegeben, niemals versucht, irgendwie eine Unterlassungserklärung gegen das Lebernet zu erwirken, weil die Anwälte sofort sagen, das geht sofort durch die Presse, ihr macht euch nur lächerlich, das geht nach hinten los. Und es sind immer nur kleine Unternehmen, die schlechte Anwälte haben, die einfach nur einen Prozess führen wollen, um Geld zu verdienen, ohne sich darum zu kümmern, irgendwie welche Aussicht auf Erfolg das hat. Also diesen Schutz hat Öffentlichkeit dann eben auch, den kleine Homepages oder Einzelpersonen, Einzelkämpferinnen überhaupt nicht haben. Und schon allein deswegen brauchen wir diese Medien, damit auch jeder Einzelne von euch sich äußern kann. Und letzter Punkt, bevor wir das vielleicht weiter debattieren können oder ich auch auf Nachfragen antworten kann. Der letzte Punkt ist, wer glaubt, wir brauchen irgendwie solche organisierten Medienportale linkerseits nicht mehr, weil es gibt ja irgendwie Fratzebuch und Twitter und ähnliches. Ich nehme an, ihr seid darüber informiert, welche eigenmächtige Zensur da stattfindet und mittlerweile dann auch noch Hand in Hand mit staatlicher Zensur, die versuchen halt eben auch politisch unliebsame Inhalte zu zensieren und sich immer mehr auch einmischen wollen in die Art und Weise, wie zum Beispiel Flatzebuch zensiert, was am Ende jetzt mal hier in dem Punkt vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man auf die Finger guckt, welche Inhalte werden gelöscht und warum und welche nicht, weil es absolut willkürlich passiert. Aber hier sind wir dann Unternehmen ausgeliefert, genauso wie wir es bei der bürgerlichen Presse sind, die nach ökonomischen Abwägungen Inhalte veröffentlicht. So sind es ja auch riesige Informationskonzerne, die auch willkürlich und nach ihren meist ökonomischen Interessen entscheiden, was gelöscht wird, was nicht gelöscht wird. Insofern besteht diese Informations- und Meinungsfreiheit für alle keinesfalls so, wie viele meinen würden. Daher mein Appell, was wir als Lebernet schon immer getan haben, von Anfang an gegen jede Unterdrückung der Netzfreiheit zu kämpfen, gegen jede Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit zu kämpfen und natürlich erst recht gegen jede Repression gegen linke Medien, natürlich auch in schriftlicher Form, nicht nur im Internet. Dazu möchte ich euch aufrufen, damit ihr auch morgen kritische Meinungen lesen könnt und nicht nur die, die gefallen.